Und als zweites behaupte ich davon ausgehend dann in diesem Ankündigungstext, insofern ist es gar kein Wunder, dass man sich an der geopolitischen, also dass sich diese Anti-Globalisierungsbewegung und ihren maßgeblichen Ausprägungen, dass die sich an der geopolitischen Reproduktion des Antisemitismus im Antizionismus beteiligt und fast alle Fraktionen der weltweiten Anti-Globalisierungsbewegung sich den jüdischen Staat als eines ihrer Lieblingshassobjekte ausgesucht haben. So unterschiedlich sich die diversen Richtungen der globalisierungskritischen Bewegungen auch darstellen mögen, gerade im Ressentiment gegenüber Israel findet man das verbindende Element. Konsequenterweise gehören, das wäre sozusagen der dritte Punkt, über den ich dann auch noch sprechen werde, konsequenterweise gehören dann auch immer mehr islamische Dschihadisten zu den Bündnispartnern, genau jener Globalisierungskritiker und Kritikerinnen, die Seite an Seite mit Figuren wie dem iranischen Präsidenten Ahmadinejad für einen sogenannten Sozialismus des 21. Jahrhunderts streiten, dem bekanntlich auch deutsche Neonazis einiges abgewinnen können. Soweit einmal die Behauptungen, die ich in diesem Ankündigungstext zu dieser Vorlesung aufgestellt habe. Ich würde nun gern im Rahmen dieser Vorlesung versuchen, das zum einen darzustellen, zu illustrieren, was ich damit eigentlich meine, wie ich dazu komme, sowas zu behaupten. Und vor allem würde ich natürlich gerne versuchen, das auch zu begründen. Das heißt, auch in theoretischer Hinsicht ein wenig genau zu diesen Punkten zu sagen, die ich da gerade von mir gegeben habe. Mir ist bewusst, dass das natürlich ein sehr kontroverses, umstrittenes, heiß diskutiertes Thema ist. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass es auch den einen oder anderen Einwand von Ihnen dazu gibt. Genau dafür bin ich auch hier. Deswegen werde ich ganz entgegen meiner Gewohnheit versuchen, das einigermaßen kurz zu halten, sodass dann also auch noch genügend Zeit genau für solche Einwände und eine Diskussion über das, was ich Ihnen hier gerne in der gebotenen Kürze vortragen möchte, auch bleibt. Wie immer bei so Vorträgen, das ist ein bisschen runtergespult, aber man muss das immer wieder betonen, man kann natürlich nicht alle Aspekte von so einem Thema jetzt in, weiß nicht, einer Stunde oder so abhandeln. Ich kann also einige Punkte nur anreißen, schlagwortartig versuchen zu bebildern. Aber wie gesagt, alles, was ich hier nicht darstellen kann oder alle Fragen, die ich nicht beantworten kann, werden hoffentlich in den dort günstig zu erwerbenden Büchern dann beantwortet. Nun gut. Keineswegs nur die Antiglobalisierungsbewegung, sondern ganz allgemein große Teile der Linken polemisierten immer schon gegen die schmarotzenden Müßiggänger und wünschten sich so merkwürdige Dinge wie Arbeiter- und Bauernstaaten, anstatt die Menschen vom elenden Dasein als Arbeiter zu befreien und auch anstatt, das ist ein sehr schönes Zitat von Marx, das man vielleicht gerade in Sachsen erwähnen sollte, oder anstatt die Menschen aus der, wie es bei Marx heißt, der Idiotie des Landlebens zu befreien. Der Arbeitsfanatismus von links bis rechts sieht die ehrliche Arbeit um ihren gerechten Lohn betrogen, sei es durch die sogenannte Zinsknechtschaft, wie es damals bei den Nazis hieß und wie es heute gar nicht zufälligerweise bei einer Reihe von islamistischen Gruppierungen wieder heißt, oder durch die keineswegs nur von der Antiglobalisierungsbewegung so inbrünstig gehassten Spekulanten. Die Agitation geht gegen die da oben, gegen die Bonzen und Parasiten, denen man vorwirft, doch lieber zu konspirieren, als durch anständige Arbeit etwas zum Volkswohlstand beizutragen. Gerade in der Linken wurde die Kritik immer wieder nicht gegen Herrschaft als solche gerichtet, sondern gegen die Herrschaft der dekadenten, luxusschwelgenden, gerne auch trinkenden Führungselite, die dann im Namen eben des ehrlich arbeitenden, sich gern auch in Abstinenz übenden Volkes attackieren. Ein sehr bekanntes Beispiel genau für so eine Kritikfigur, wie sie eben für große Teile der Linken durchaus charakteristisch ist, also ein bekanntes Beispiel für solche sehr ressentimenthaften Vorstellungen ist, weil das immer in der Regel alle kennen, ist die Verfilmung von George Orwells Animal Farm. Der Film, der sehr bekannte Film von John Hallis und Joy Bachelor, ignoriert in seiner Stalinismuskritik nicht nur den Stellenwert des Antisemitismus in den realsozialistischen Gesellschaften, also das kommt da ja überhaupt nicht vor, sondern diese Verfilmung bleibt über weite Strecken selbst einer Denkart verhaftet, die nie und nimmer etwas zur Emanzipation und Aufklärung wird beitragen können. Es wird nämlich nicht einfach Herrschaft kritisiert und es wird keine Herrschaft, die eben ein adäquater Ausdruck auch des Kapitalverhältnisses ist, kritisiert, sondern es wird eben die Herrschaft der dekadenten, in Luxus schwelgenden, trinkenden Führungselite im Namen eben dieses ehrlich arbeitenden und sich in Abstinenz übenden Volkes attackiert. Und das heißt, dass sich unterschwellig diese Kritik immer gegen den Luxus selbst richtet. Ein Luxus, der doch eigentlich das ganze Ziel jeder ernsthaften emanzipativen Bestrebung sein müsste. Man stößt sich, ganz ähnlich wie in den heutigen Bewegungen der Sozialneider, nicht daran, dass nicht alle gleichermaßen am Luxus partizipieren können, sondern man stößt sich daran, dass es nicht allen gleichermaßen schlecht geht. Und bei solch einer Denkfigur, welche im Übrigen auch die stalinistische Vergötterung der schaffenden Arbeit in die Kritik am Stalinismus übernimmt, bei solch einer Denkfigur ist es überhaupt kein Wunder, wenn das antisemitische Stereotyp auch in dezenter Ausprägung in dieser Verfilmung von Animal Farm nicht fehlt. Man denke nur an die Figur des Bempel, wenn sich jemand besser an diesen Film noch erinnert, ein auf das Geld fixierter, sich nicht um die Allgemeinheit scherender Händler, der dann natürlich auch mit schlafwandlerischer Sicherheit mit einer Physiognomie ausgestattet wurde, wie Antisemiten sie für Juden reserviert haben. Und dieser Hass auf den Luxus, damit klar wird, warum ich das überhaupt in einer Vorlesung über die Antiglobalisierungsbewegung erwähne, der ist ja durchaus aktuell. Denken Sie nur an diese grauenhaften Kiezmilizen der Antiglobalisierungsbewegung, die sich wirklich dieses Motto global denken, lokal handeln zu eigen gemacht haben. Ich meine also diese marodierenden Kleinhorden, die beispielsweise Restaurants attackieren, die mehr zu bieten haben als vegane Pampe und die sich vor allem über Autos hermachen, die sie in ihrer, wie ich sagen würde, reichlich verkümmerten Vorstellung von Luxus als Inbegriff eben dieses Luxus ausgemacht haben. Der Hass auf das unterstellte oder auch tatsächliche arbeitslose Einkommen ist nun nicht nur eine falsche, sondern angesichts seiner Ressentimenthaftigkeit und auch angesichts seiner Verherrlichung des Staates, über die ich dann gleich noch mehr sagen werde, eine äußerst gefährliche, also nicht nur eine falsche und ressentimenthafte, sondern eine äußerst gefährliche Antwort auf gesellschaftliche Krisenerscheinungen und auf ungleiche Reichtumsverteilung. Der in jedem arbeitsfetischistischen Pamphlet, wie man es ja gerade vom reformistischen Teil der Antiglobalisierungsbewegung kennt, also Attac und solchen Gruppierungen, der in jedem arbeitsfetischistischen Pamphlet artikulierte sozialen Neid, ist das exakte Gegenteil von einer natürlich dringend notwendigen Sozialkritik. Helfershelfer bei der Rettung der Arbeit soll bekanntlich der Staat sein. Der Staat, der dann den zügellosen, nicht dingfest zu machenden Marktkräften den Betrug an der ehrlichen Arbeit verunmöglichen soll. Das heißt, kein Arbeitsfetischismus ohne Staatsfetischismus. Wird aber der Staat gegen den Markt in Anschlag gebracht, und das ist ja eins der Kernargumentationen, zumindest des reformistischen Teils dieser Antiglobalisierungsbewegung, wenn das gemacht wird, werden Folgen kritisiert und zugleich deren Ursache legitimiert. Es wird eben nicht mehr das Kapitalverhältnis und der Staat als dessen kollektiver Organisator für die systematische Schädigung des Interesses der abhängig Beschäftigten verantwortlich gemacht, sondern der Kapitalismus wird lediglich einfach immer mit neuen sprachlichen Zusätzen versehen. Und hier zeigt sich einer der, wie ich denke, größten Erfolge der Antiglobalisierungsbewegung, denn gerade mit diesen Wortschöpfungen ist diese Bewegung ja weit über die Linke hinaus populär. Wir kennen natürlich alle diese Wortschöpfungen vom Turbokapitalismus über den Casino- und Mafia-Kapitalismus bis hin zum Raubtier-Kapitalismus. Das ist, glaube ich, eine Wortschöpfung von Helmut Schmidt, vom ehemaligen, nicht nur Bundeskanzler, sondern auch ehemaligen Oberleutnant der Wehrmacht, Helmut Schmidt. Oder, wie das beim Gott sei bei uns der Antiglobalisierungsbewegung Jean Ziegler heißt, der Killer-Kapitalismus, der Börsendschungel-Kapitalismus oder, das ist seine neueste Wortschöpfung, der kannibalistische Kapitalismus. Zum einen kann man festhalten, dass natürlich diese Häufung von irgendwie kritischen Adjektiven oder Affixen oder wie auch immer man das nennt, letztendlich eigentlich immer nur der Verteidigung des Substantivs dient, nämlich des Kapitalismus als solchen. Zum anderen kann man feststellen, dass sich in diesen Wortschöpfungen natürlich erstmal einfach moralische Empörung artikuliert, die sich natürlich auch sehr viel einbildet auf die eigene Moral und auf die eigene Empörung, aber ganz sicher keine Kritik. Keine Kritik, die sich zunächst einmal ja ein Begriff vom zu Kritisierenden bilden müsste. Und weil das so ist, schauen dann natürlich auch beispielsweise die Rezepte zumindest des reformistischen Teils, des reformistischen Flügels der Antiglobalisierungsbewegung so aus, wie sie eben ausschauen. Also des reformistischen Flügels der Antiglobalisierungsbewegung, der sich vor allem in so ja, sehr großen und auch bekannten mittlerweile Organisationen wie ATTAC zusammengefunden hat. ATTAC, das sich als so eine Art, man könnte sagen, ideeller Gesamtsozialarbeiter konstituiert hat. Es wird in all diesen Veröffentlichungen ja durchaus zutreffend erst einmal das Elend in der Welt beschrieben. Ja? Also in der Regel stimmt die Beschreibung davon, dass irgendwie sehr viele Menschen auf der Welt es ist nicht besonders gut geht. Also von den drastischen Verelendungstendenzen in den Metropolen bis hin zum Massensterben in den Hungerregionen. Das beschreibt man also durchaus empirisch richtig mit den entsprechenden Zahlen und der ja durchaus nicht unangebrachten Empörung darüber. Doch dann fordert man von dem Hintergrund der Beschreibung dieses Massenelends, was es auf diesem Globus gibt, dann fordert man nicht etwa, wie es beim jungen Marx einmal sehr schön heißt, den Umsturz aller Verhältnisse, das ist jetzt ein Zitat aus der Einleitung in die Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, man fordert nicht den Umsturz aller Verhältnisse, in denen, wie Marx schreibt, der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, sondern man fordert eine neue Steuer. Und es scheint niemand mehr überhaupt diese Diskrepanz aufzufallen, ja? Also dass man ganz richtig das Elend auf der Welt beschreibt, wie gesagt, nicht nur die Verelendungstendenzen, die man ja auch in Gegenden wie Sachsen, aber auch in anderen, in den sogenannten Metropolen sieht, sondern eben auch das wirkliche Massensterben im globalen Maßstab. Und dann sagt man, ja, ich will eine neue Steuer. Mit Tobin, Tex und Co. will man also den, wie es dann in der Antiglobalisierungsbewegung in der Regel heißt, den Auswüchsen des wurzellosen Finanzkapitalismus zu Leibe rücken. Und weil das so ist, muss es einen dann auch gar nicht wundern, dass manche Verlautbarung der Globalisierungskritiker klingt, als wollten sie die nationalsozialistische Unterscheidung in gutes sogenanntes schaffendes Kapital und natürlich böses sogenanntes raffendes Kapital nacheifern. Die Grundlage dieser Trennung ist nun aber keineswegs eine Erfindung der nationalsozialistischen Ideologie, in der natürlich dieses also Schaffende dann ganz explizit als arisch definiert wurde, wohingegen das Raffende ebenso explizit als jüdisch begriffen wurde, sondern die Grundlage dieser Trennung ist im Arbeitsfetischismus jeglicher Couleur angelegt. Und Sie kennen das aus den unterschiedlichsten politischen Richtungen und keineswegs nur aus der linken Antiglobalisierungsbewegung, die hat sich ja quasi verallgemeinert, diese Antiglobalisierungsbewegung. Ja, also Norbert Blüm ist genauso globalisierungskritisch wie Gregor Gysi. Also das lässt sich nicht irgendwie jetzt einfach an der Linken oder so festmachen. Sie kennen alle diese Unterscheidung. Auf der einen Seite irgendwie die Arbeitsplätze schaffenden, verantwortungsbewussten Industriekapitäne, ja, die auch noch heimatbewusst und nationsverbunden sind. Und auf der anderen Seite das unproduktive Kapital der Zirkulationssphäre, das in gemeinschaftsfeindlicher Absicht rastlos seine Krakenarme um den Globus spanne und also die, wie es dann in vielen Pamphleten heißt, die Würde der Völker angreife. Eine Würde der Völker, zu deren Verteidigung sich nicht nur die lateinamerikanischen Linkspopulisten und höchstens Ahmadinejad-Freunde, also Hugo Chavez, Evo Morales und Daniel Ortega angetreten sind. Auf die werde ich dann nachher auch nochmal zurückkommen. Sie wissen ja noch gar nicht, worauf das hinausläuft. Alles klar. Um nochmal ein Beispiel aus der Populärkultur zu geben und von Filmen, ein Paradebeispiel, um vielleicht diese Unterscheidung nochmal deutlich zu machen und einfach nur klarzumachen, dass das keineswegs eine ist, wofür man so irgendwie jetzt ein gestandener Nazi oder Antisemit sein muss. Also ein Paradebeispiel für diese Unterscheidung in ein böses raffendes und ein gutes schaffendes Kapital, das ist ein anderer sehr bekannter Spielfilm, nämlich Pretty Woman, der auch den Vorteil hat, dass ihn immer alle kennen. Die ganze Geschichte von Pretty Woman ist eigentlich nichts anderes als die, dass der wurzellose Zirkulationskapitalist, also Richard Gere am Beginn dieses Films, von der schönen Prostituierten, also Julia Roberts, der natürlich keiner widerstehen kann, zu einem bodenständigen Produktionskapitalisten bekehrt wird. Aber das nur nebenbei. Gegen den globalisierten Kapitalismus werden also dann Dinge wie die Würde der Arbeit mobilisiert. Und es wird, und das ist ja geradezu die Geschäftsgrundlage dieses ideellen Gesamtsozialarbeiters ATTAC, es wird der Verlust der, wie es bei Ihnen dann immer heißt, Gestaltungsmöglichkeiten der Politik beklagt. Ich denke hingegen, dass der Skandal der heutigen Gesellschaftsform nicht darin besteht, dass die Politik in einigen Bereichen weniger zu melden hat als früher, dass irgendwie Handlungsspielraum der Politik eingeschränkt wurde, während sie übrigens, und das wird dabei immer ganz gerne auch unterschlagen, in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Migrationsverwaltung, der bekanntlich an den europäischen Außengrenzen zahlreiche Menschen zum Opfer fallen, ja deutlich aktiver agiert als noch vor 20 Jahren. Ja, also diese Form eines Migrationsregimes, wie es irgendwie in den letzten Jahren völlig normal geworden ist und auch ohne, dass es da irgendwie eine gesamtgesellschaftliche Diskussion darüber gäbe, sondern das wird ja eigentlich stehen einfach hingenommen, dass das so ist. Also das hat es vor 20 Jahren so nicht gegeben. Ja? Also da war Politik, da war staatliches Handeln in diesem Bereich viel weniger präsent und das wird immer vergessen, wenn man irgendwie vom Regelungsverlust des Nationalstaates und solchen Dingen redet, was in der Antiglobalisierungsbewegung ja gerne gemacht wird. Der Skandal besteht also nicht darin, dass die Politik irgendwie in einigen Bereichen weniger zu melden hat als früher. Das Niederschmetternde einer an die Verwertung von Kapital geketteten Gesellschaft besteht vielmehr darin, dass in ihr das millionenfache Verhungern von Menschen, die zwar Lebensmittel nachfragen, wie es volkswirtschaftlich dann heißt, aber eben über keine zahlungskräftige Nachfrage verfügen, das vergessen so Volkswirtschaftsmenschen immer, ja, die sprechen immer von Angebot und Nachfrage, erwähnen aber nicht, dass Nachfrage nur dann etwas gilt in dieser Gesellschaft, wenn es eine zahlungskräftige Nachfrage ist. Ja. Das Niederschmetternde besteht also genau daran, dass allein Millionen von Menschen irgendwie verhungern, allein aus dem Grund, weil sie über keine zahlungskräftige Nachfrage verfügen und dass das in der Regel ja achselzuckend auch schlicht und einfach in Kauf genommen wird. Das heißt, das geradezu Obszöne dieser Gesellschaft besteht darin, dass Luxus und Genuss den meisten Menschen auch in den materiell vergleichsweise abgesicherten Weltgegenden vorenthalten werden, obwohl das angesichts der entwickelten menschlichen und gesellschaftlichen Fähigkeiten schlicht und einfach nicht notwendig wäre. Und es wird ihnen nicht vorenthalten, weil das irgendwelche finsteren Mächte so beschlossen hätten, sondern weil es schlicht der Logik des Systems der Kapitalakkumulation entspricht. Ein System, gegen das es heute eigentlich keine wahrnehmbaren Einwände mehr gibt, es sei denn von Leuten, welche die bestehende Gesellschaft durch noch Schlimmeres ersetzen wollen. Das zynische Achselzucken nun allerdings des Liberalismus, also nur damit Sie mich nicht falsch verstehen oder meine Intention nicht falsch verstehen, es geht mir bei meiner zugegebenermaßen scharfen, weil ich glaube, das ist notwendig, scharfen Kritik an der Antiglobalisierungsbewegung nicht darum, das schlechte Bestehende irgendwie zu verteidigen oder schön zu reden. Das zynische Achselzucken des Liberalismus also, der angesichts der schlechten Einrichtung der Welt einfach erklärt, die Menschen seien nun einmal so und deswegen sei dieser Zustand alternativlos und der im Übrigen auch nichts über seine eigenen Konstitutionsbedingungen wissen will, also dieser Liberalismus, dieses zynische Achselzucken ist überhaupt nicht viel besser als dieses ganze linke Geraunze. Gegen liberale Konkurrenzverherrlichung und linken Staatsfetischismus ginge es um eine Gesellschaftskritik, die weder mit dem traditionellen Marxismus noch mit alternativen Verzichtsideologien etwas zu tun hat. Und gerade diese Abgrenzung gegenüber alternativen Verzichtsideologien scheint mir besonders wichtig zu sein, wenn man über die Antiglobalisierungsbewegung redet, eine Bewegung, in der immerhin immer noch so Leute wie diese Subsistenztante Claudia von Werlhof ihr Unwesen treiben. Ich weiß nicht, wie bekannt die heute noch ist. Sie gehörte in den 80er Jahren zu diesen drei damals recht bekannten Frauen, die den sogenannten Bielefelder Ansatz formuliert haben. Eine sich selber als feministisch begreifende Ökonomiekritik, die letzten Endes auf sowas wie Subsistenzwirtschaft abzielt. Und gerade Claudia von Werlhof als wahrscheinlich die radikalste Vertreterin von denen ist ein klassisches Beispiel dafür, wie sich Kapitalismuskritik in ebenso esoterisches und mystisches wie auch vitalistisches Geraune auflöst. Es geht also weder um einen traditionellen Marxismus noch um alternative Verzichtsideologien. Einer vernünftigen Kritik geht es eben nicht um eine gleichmäßige Verteilung des Elends, worauf diese Parole von Gerechtigkeit in der Regel eigentlich hinausläuft. Deswegen sollte man immer sehr genau nachfragen, was Leute meinen, wenn sie Gerechtigkeit einfordern. Ja, das ist so. In der Regel meint das die gleichmäßige Verteilung des Elends. Ja? Und das ist also überhaupt nichts Gutes. Ja? Das Gleiche kann man auch in Bezug auf Gleichheit sagen. Ja? Das läuft auch in der Regel eher darauf hinaus, als auf irgendwie was Vernünftiges. So in der Kritik ging es also nicht um eine gleichmäßige Verteilung des Elends, sondern um seine globale Abschaffung. Sie will nicht Konsumverzicht, was ja leider eines der wichtigsten Schlagworte in der Antiglobalisierungsbewegung ist, sondern ganz im Gegenteil, ganz im Gegensatz zu den bereits erwähnten marodierenden Kleinhorden, Luxus für alle. Ja? Vielleicht kennen Sie diese Spray-Attacken von diesen Kleinhorden, die wie gesagt etwas bessere Autos und halbwegs genießbare Restaurants verwüsten. Die sprayen dann daneben gegen Luxus. Ja, und das ist wirklich eine barbarische, antizivilisatorische Parole, wenn man so etwas formuliert. Solch eine Kritik skandalisiert also, um es nochmal in einer anderen Wendung zu sagen, dass Luxus und Genuss den meisten Menschen vorenthalten, obwohl das, wie gesagt, angesichts der entwickelten Fähigkeiten gar nicht notwendig wäre. Und für diese Vorenthaltung bedarf es eben nicht des bösen Willens von Heuschrecken, wie die Charaktermassen des Finanzkapitals, welche die vermeintliche Würde der Arbeit beschmutzen würden, ja keineswegs nur in der Antiglobalisierungsbewegung in einer sehr eindeutigen Tradition immer wieder tituliert werden, sondern man kann das gar nicht oft genug betonen, allein der Logik eines Systems, das sich eben nicht an den Bedürfnissen von Menschen, sondern allein an der Verwertbarkeit des Kapitals orientiert. Und zur Kritik an diesen Zuständen braucht es nun überhaupt nicht solche Slogans wie man es so im Umfeld von Attac oder im wissenschaftlichen Beirat von Attac immer wieder hört, Geld ist genug da, es kommt nur darauf an, es richtig zu verteilen. Und es braucht auch kein Gegeneinander ausspielen von Markt und Staat, wobei dann immer sehr klar ist, was das Gute und was das Schlechte dabei sein soll, sondern es braucht schlicht und einfach die marxische Kritik der politischen Ökonomie, die, wie der Name schon verrät, Kritik der politischen Ökonomie, immer also auch eine Kritik an der Form Staat ist. Und die meisten von Ihnen werden wahrscheinlich ja auch schon den Vortrag von Gerhard Scheidt im Rahmen von dieser Ringvorlesung gehört haben, und an einigen Punkten kann man da, glaube ich, ganz gut anknüpfen. Der hat zwar, wenn ich mich richtig erinnere, über den Weltsouverän geredet, aber völlig zu Recht hat er seine Kritik an diesem Weltsouverän und den ideologischen Vorstellungen von Völkerrecht ja ebenfalls ausgehend von der marxischen Kritik der politischen Ökonomie entfaltet, und ich denke auch, dass das vollkommen richtig und notwendig ist. Ausgehend von dieser ließe sich natürlich auch eine Kritik an jenen Entwicklungen formulieren, die mit diesem Schlagwort Globalisierung viel mehr mystifiziert als erhellt werden. Denn bei aller Richtigkeit und Notwendigkeit der Schelte von sogenannter personalisierender Kapitalismuskritik, also einer Kritik, die fast immer dazu tendiert, Kritik in Ressentiment aufzulösen und die fast zwangsläufig in die Nähe von antisemitischen Projektionen gerät, bei all dieser Richtigkeit ist es ja dennoch richtig, wenn man die Eliten von Kapital und Staatsverwaltung für das Elend dieser Welt mitverantwortlich macht. So wahr es ist, dass die kapitalakkumulierende, so heißt das, Gesellschaft von subjektloser Herrschaft geprägt ist, und so richtig es ist, dass Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse heute über weite Strecken eben keine unmittelbaren, sondern dinglich vermittelte sind, also keine personalen, sondern sachliche, so richtig ist es doch auch, darauf hinzuweisen, dass beispielsweise die Exponenten von WEF und WTO, von IWF und Weltbank und all diesen anderen Institutionen mit ihrem Handeln ganz unmittelbar den Tod von unzähligen Menschen verursachen. Auch wenn sie mit ihrer Tätigkeit nur Systemimperative erfüllen, auch wenn sie selbst natürlich keineswegs autonom Handelnde sind, sondern sowohl in ihrem Tun als auch in ihrem Denken dem, wie Marx das genannt hat, automatischen Subjektkapital nicht nur verpflichtet, sondern ja geradezu untergeordnet sind. Auch wenn das so ist, sind solche Leute doch keineswegs von der Kritik auszunehmen. Jemand in einer Gesellschaft, die auf Geld und Tausch basiert und deshalb also auch Kapital und Staat kennt, vorzuwerfen, dass er mit Geld in irgendeiner Form umgeht, das ist eben so unzulässig wie eigentlich auch lächerlich. Man will sich ja weder auf das theoretische noch auf das Konsumniveau von irgendwelchen Subsistenzbauern begeben, also die sowas ja machen, die sagen, wir koppeln uns jetzt vom Geld ab oder sowas. Aber seine Unterschrift beispielsweise unter Beschlüsse zu setzen, die zumindest im Rahmen einer wertvermittelten Vergesellschaftung den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen können, dazu ist natürlich niemand gezwungen, und das unterscheidet den Gesellschaftskritiker in der Regel doch auch vom Funktionär des Kapitals und des Staates. Solch eine Selbstverständlichkeit kann aber, denke ich, nicht zur Grundlage der Kritik werden. Wer an Tausch, Geld, Kapital und Staat nichts auszusetzen hat, muss sich zwangsläufig schwer damit tun, für einen Protest gegen IWF und Weltbank eine irgendwie auch vernünftige Begründung anzugeben. IWF, Weltbank und ähnliche Vereine sind Institutionen, die der weltweiten, staatlich organisierten und wertvermittelten, sich hinter dem Rücken der Menschen und ja doch durch ihr eigenes Handeln durchsetzenden, sowohl fetischistischen wie auch ruinösen Vergesellschaftungsweise schlicht und einfach adäquat sind. Und als solche Institutionen, die genau dieser Form von Vergesellschaftung adäquat sind, wären sie zu kritisieren. Und das wäre natürlich so ziemlich das Gegenteil von dem, was in den unterschiedlichen Richtungen der Antiglobalisierungsbewegung praktiziert wird. Übrigens findet sich eine Kritik an der Fixierung auf bestimmte Formen des Kapitals, die sehr für die Antiglobalisierungsbewegung mit ihrem Hass auf das Finanzkapital sehr charakteristisch ist. So eine Kritik daran findet sich übrigens bereits bei Marx. Die Kritik der Kette der Mystifikationen, wie Marx sie so im Kapital und auch in den Theorien über den Mehrwert entwickelt hat, also im dritten Band vom Marxischen Kapital und auch im dritten Band von den Theorien über den Mehrwert, gibt es so nochmal eine Art Zusammenfassung der ganzen Marxischen Fetischkritik, die er als eine Kette von Mystifikationen beschreibt. Diese Kritik ist dementsprechend auch zentral, sowohl für eine Kritik einer eben völlig falschen Kapitalismuskritik, wie sie von der Antiglobalisierungsbewegung formuliert wird, und dementsprechend auch zentral für die Kritik des modernen Antisemitismus. Die mystifizierteste Form des Kapitalfetisch ist nach Karl Marx die Form des zinstragenden Kapitals. Das produktive Kapital nämlich erscheint in dieser Bewegung G-Strich, wie es bei ihm heißt, in der also aus Geld, also G, scheinbar ohne äußeres Zutun einfach mehr Geld wird, nämlich G', überhaupt nicht mehr. Der Kapitalfetisch kommt damit nach Marx zu seiner vollen Entfaltung. Er schreibt, im zinstragenden Kapital ist daher dieser automatische Fetisch rein herausgearbeitet, der sich selbst verwertende Wert, geldheckendes Geld, und trägt es in dieser Form keine Narben seiner Entstehung mehr. Dritter Band vom Kapital. Auch also, wenn der Zins natürlich nur einen Anteil in der Produktion, wie immer durch die Aneignung fremder Arbeit, also durch Ausbeutung produzierten Mehrwerts ist, scheint es doch so, als würde hier Geld aus sich selber heraus einfach mehr Geld produzieren. Und nun war bereits Marx bewusst, dass das Kapital in, und das ist jetzt ein Zitat, was in der kompletten Marx-Rezeption auffällig selten überhaupt beachtet wurde, Marx war bereits bewusst, dass das Kapital in, wie es in den Theorien über den Mehrwert wiederum heißt, in dieser seiner wunderlichsten und zugleich der populärsten Vorstellung nächsten Gestalt der bevorzugte Angriffspunkt einer oberflächlichen Kritik sein wird, soweit Marx. Also einer Kritik, die in der sozialistischen Bewegung nie mehr verschwinden sollte, die maßgeblich zu den Affinitäten linker Kapitalismuskritik zum Antisemitismus beigetragen hat und die eben auch heute im Rahmen der Globalisierungsdebatte erschreckend gegenwärtig ist. Die Begriffsschärfe der entfalteten Kritik der politischen Ökonomie ist offensichtlich notwendig, um das Umschlagen einer Ökonomiekritik in ein verfolgendes Ressentiment zu verunmöglichen oder zumindest entscheidend zu erschweren, also um sozusagen gewisse Sicherungen einzuziehen. Ja. Eine Kapitalismuskritik hingegen, die keinen Begriff von kapitaler Vergesellschaftung hat, die überhaupt nichts wissen will von den realen Abstraktionen, welche eben die Menschen beherrschen und sich, wie ich vorhin schon mal formuliert habe, hinter ihrem eigenen Rücken und doch durch ihr eigenes Handeln durchsetzen, die also gar nichts wissen will von den Gesetzen der kapitalen Warengesellschaft und von der Wertformanalyse und also der ganzen Kritik des Fetischismus, wie Marx sie eben in dieser Kritik der politischen Ökonomie entwickelt hat. Wer von all dem nichts wissen will, wird über eine ressentimenthafte Suche nach Schuldigen vermutlich gar nicht hinauskommen, wird keinen Beitrag zur allgemeinen Emanzipation leisten und wird stattdessen immer wieder den Antisemitismus bedienen oder auch selbst zu seinem Protagonisten werden, wie man heute wohl besonders deutlich beim venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez studieren kann, auf den ich, wie gesagt, nachher nochmal zurückkommen werde. Nochmal anders theoretisch formuliert, die Unbegriffenheit der globalen Kapitalverwertung und die ressentimenthafte Kritik an ihren Erscheinungsformen in Kombination mit der Tendenz, den Staat als Hüter des Allgemeinwohls gegen die als verwerflich wahrgenommenen Kräfte der Ökonomie in Anschlag zu bringen und diese Ökonomie dann eben auch noch aufzuspalten in eine, wie ich es einleitend schon gesagt habe, in eine konkretistisch verklärte Produktive auf der einen Seite und eine moralisch zu attackierende Spekulative auf der anderen Seite. All das führt mit einer gewissen Notwendigkeit zu einem ressentimenthaften Konkretisierungswahn im Angesicht des real abstrakten von Kapital akkumulierenden Gesellschaften, sprich zu einem fetischistischen Antikapitalismus führt das Ganze und zur Ideologie des Antisemitismus. Adorno und Horkheimer sahen in der Fixierung auf die Zirkulationssphäre in unmittelbarer Fortführung der marxischen Fetischkritik einen der wesentlichen Gründe für antisemitische Projektionen in der kapitalistischen Gesellschaft. Erst in der Sphäre der Zirkulation, schreiben sie in der Dialektik der Aufklärung, erst in der Sphäre der Zirkulation wird dem Produzierenden der Wechsel präsentiert, den, jetzt Zitat Adorno-Horkheimer, dem sie dem Fabrikanten unterschrieben haben. Die Verantwortlichkeit der Zirkulationssphäre für die Ausbeutung ist gesellschaftlich notwendiger Schein. Soweit Adorno-Horkheimer. Der vom Wahn, Geld und Kapitalfetisch getrübte Blick der bürgerlichen Subjekte tendiert nun dazu, an dieser Zirkulationssphäre quasi hängen zu bleiben. Die gesichtslosen und jederzeit auswechselbaren Charaktermassen, die sie dort vorfinden, substituieren die Antisemiten nun durch die Juden. In der Antiglobalisierungsbewegung wiederum nun machen natürlich nur die wenigsten diesen Schritt, also zu einer tatsächlichen, auch ausgesprochene Identifikation, also dass man die Repräsentanten der Zirkulationspferde, des Finanzkapitals, die Spekulanten, die sogenannten Heuschrecken, wie auch immer man die heute irgendwie bezeichnen mag, dass man die auch explizit dann irgendwie mit Juden und Jüdinnen identifiziert. Das machen, wie gesagt, in der Antiglobalisierungsbewegung die wenigsten. Allerdings gibt es auch dafür durchaus Beispiele. Vielleicht kennen Sie diese Bilder von einer legendären Demonstration in Davos gegen das dortige Weltwirtschaftsforum, eines dieser großen Events, wie noch dieses Gipfelhopping irgendwie ziemlich angesagt war. Das ist ja, eigentlich könnte man sagen, glücklicherweise einigermaßen eingeschlafen inzwischen. Aber in diesen Hochzeiten gab es in Davos eine Demonstration, wo es ein mittlerweile recht bekanntes Bild gab, wo Demonstranten ernsthaft den Tanz ums goldene Kalb nachgestellt haben. Ja, sie haben so ein goldenes Kalb gebastelt und sind damit, kreativ ist man ja immer, Bastelgruppe und so, sind damit irgendwie auf diese Demo gelaufen und haben sich dazu dann auch noch so Masken von, ich glaube, Donald Rumsfeld und anderen Leuten aufgesetzt und dazu einen gelben Stern angeheftet. Ja? Also ich will damit nur sagen, es gibt durchaus auch Leute in dieser Antiglobalisierungsbewegung, die so weit gehen, also dass sie explizit das aussprechen, ja? Dass sie irgendwie das, wogegen sie da kämpfen, tatsächlich für eine offensichtlich jüdische Verschwörung halten. Aber das ist natürlich nicht die Regel, denn der Antiglobalisierungsgegner von links begreift sich ja als irgendwie emanzipatorisch und dann geht das ja nicht mit dem Antisemitismus. Und weil ihnen also in der Regel diese unmittelbare und traditionelle antijüdische Feinderklärung versagt bleibt, deswegen finden sie im jüdischen Staat ihr vorrangiges Hassobjekt. Und damit komme ich sozusagen zu dem zweiten einleitend mal so hingeschmetterten These und Behauptung. Ideologiekritische Ansätze, so nennt man das zumindest auf der Uni, glaube ich, ideologiekritische Ansätze können, ausgehend von der marxischen Kritik der politischen Ökonomie und wiederum natürlich in Fortführung der kritischen Theorie zeigen, inwiefern der Antizionismus eine geopolitische Reproduktion des Antisemitismus darstellt. Ich verweise unter anderem nur auf die in dieser Hinsicht ausgesprochen wichtigen Arbeiten von dem Kollegen Joachim Bruhn. Der Antisemitismus als ökonomische Seite des Judenhasses konstruiert sich dieses Bild vom Shylock-Juden und spaltet darin jene notwendigerweise zum Kapital natürlich gehörenden, aber eben als bedrohlich, als unmoralisch, als illegitim, als volksfremd, zersetzend, blutleer, zerstörend, was weiß ich, empfundenen Elemente ab. Ja, spaltet sie ab von diesem ökonomischen Prozess. In neueren Diskussionen ist nun darauf verwiesen worden, wie dieses schon für den vormodernen Antisemitismus charakteristische Bild, also dieses Shylock-Juden, wie das in der antizionistischen Propaganda ergänzt wird durch das Bild des Rambo-Juden, des gewalttätigen, aggressiven Juden, dessen sinnbildliche Verkörperung dann natürlich der israelische Soldat ist. So wie sich der Antisemitismus durchaus im Gegensatz zum normalen Rassismus nicht gegen die tatsächlich oder vermeintlich Unterlegenen richtet, sondern gegen die als überlegen wahrgenommenen, die also als Versinnbildlichung der fetischisierten Abstraktheit attackiert werden, Genauso richtet sich auch der Antizionismus, und das ist eine Parallele übrigens auch zum Antiamerikanismus, nicht gegen die Loserstaaten in der internationalen Konkurrenz der Souveräne, sondern er richtet sich gegen jene, denen ihr Erfolg verübelt wird. Und schon dadurch kann sich der Antizionismus, und auch das wieder eine Parallele zum Antiamerikanismus, den Schein des Rebellischen und so eine Art Aura moralischer Dignität geben. Und das, dieser Schein des Rebellischen und die Aura moralischer Dignität, das ist etwas, was was sowohl den Antizionismus als auch den Antiamerikanismus natürlich gerade für Linke so besonders attraktiv erscheinen lässt, so attraktiv macht, auch wenn der Antizionismus damit natürlich nur seinen Konformismus und seine Perfidie zu kaschieren versucht. Und so kommt es, dass es heute neben dem Islamismus und dem orthodoxen Mehrheitsislam keine andere politische Strömung auf der Welt gibt, die ihren Hass gegenüber Israel dermaßen offen artikuliert wie die linke Antiglobalisierungsbewegung. Im klassischen Antisemitismus hat man so eine Konstellation, dass der Antisemitismus Juden immer in eine auswegslose Situation versetzt. Ja? Um das etwas zu illustrieren, den reichen Juden wird halt sein Erfolg angekreidet und dem Armen, der arme Jude wird als Schnorrer verachtet. Der Assimilant erscheint irgendwie als heimtückischer Zersetzer des Volkskörpers, ja, der sich da irgendwie eingeschlichen hat und so tut, als wenn er gar kein Jude mehr wäre und dann also von innen den Volkskörper zerstört. Der Traditionsbewusste hingegen, der sich also der Assimilation verweigert, erscheint als anpassungsunfähiger Sonderling. Der sexuell aktive Jude gilt als Verderber und Verführer der Jugend, der Enthaltsame als impotenter Schwächling. Das könnte man ewig so weiterführen. Ja? Was auch immer also Juden und Jüdinnen tun, sie liefern den Antisemiten stets nur neues Material zur Illustration ihres Wahns. Wenn das Verhalten von Juden und Jüdinnen einmal nicht in diese projektive Bilderwelt der Antisemiten passt, dann wird es gerade dadurch integriert, dieses irgendwie überraschende Verhalten, was man dort registriert, dass in solch einem unerwarteten Agieren eine besondere Perfidie zwecks Verschleierung der wahren Absichten vermutet wird. Wenn Sie irgendwann mal mit so einem richtig gestandenen Antisemiten versucht haben zu diskutieren, dann werden Sie das kennen, diesen Mechanismus. Ja? Also gegen jedes irgendwie auf die Realität Bezug nehmende Argument ist so eine Anschauung natürlich vollkommen immun, beziehungsweise integriert das, was noch zu erfahrungsfähige Menschen sofort verunsichern würde in der eigenen Vorstellungswelt, wird von solchen Leuten blitzschnell integriert in den eigenen Wahn. Aber eigentlich wollte ich auf diese Auswegslosigkeit hinaus, die der Antisemitismus quasi für Juden und Jüdinnen schafft. Denn ganz Ähnliches vollzieht sich in der aktuellen geopolitischen Reproduktion des Antisemitismus, eben also dem Antizionismus, zu dessen maßgeblichen Protagonisten sich eben die Vordenker und Vordenkerinnen der Antiglobalisierungsbewegung aufgeschwungen haben. Was auch immer Israel nämlich tut, es ist und bleibt in den Augen maßgeblicher Teile der Antiglobalisierungsbewegung, wobei man das ruhig auch allgemeiner sagen könnte, man könnte eigentlich sagen, in den Augen großer Teile überhaupt der Weltöffentlichkeit, Schuld an Elend und Zerstörung in der Region. Um das auch nur an einem Beispiel etwas zu illustrieren, halten sich die israelische Armee und jüdisch-israelische Siedler im Gazastreifen auf, dann gelten sie als Besatzungsmacht. Ziehen sie sich zurück, sagt man ihnen, sie errichten das größte Gefängnis der Welt. Reagiert auf Israel, auf die permanenten Angriffe auf dem Gazastreifen mit Sanktionen oder, wie Anfang 2009, mit Gegenschlägen, dann dreht es an der, wie es dann heißt, Gewaltspirale, reagiert unverhältnismäßig oder setzt seine, bei den etwas hartgesotteneren Antizionisten heißt das dann so, seine Auslöschungspolitik und seinen Völkermord an den Palästinensern fort. Nimmt es aber den andauernden Raketenbeschuss tatenlos hin, wird das, wie es dann in beispielsweise arabischen oder iranischen Zeitungen heißt, wird das zionistische Regime als zahnloser Papiertiger verhöhnt, der nicht einmal seine eigene Bevölkerung schützen könne. Und das ist genau der gleiche Mechanismus, der dort stattfindet. Ja, es ist völlig egal, wie sich Israel verhält. Ja, für den Antisemitismus liefert jede Art des Verhaltens immer nur, genau wie im klassischen Antisemitismus, neues Material zur Illustration des eigenen Wahns. In Deutschland allerdings hat sich mittlerweile in der Linken, auch in Teilen der Antiglobalisierungsbewegung, In Deutschland hat sich mittlerweile, oder vielleicht müsste man heute auch schon wieder sagen, hatte sich zumindest eine Zeit lang herumgesprochen, dass sogenannte verkürzte Kapitalismuskritik und struktureller Antisemitismus irgendwie problematisch sind, dass sie nicht okay sind. Und das sogenannte Existenzrecht Israels mag man in Deutschland, selbst in globalisierungskritischen Gruppierungen, in der Regel in grenzenloser Großzügigkeit oder vielleicht auch nur aufgrund des ideologiekritischen Meinungsterrors nicht mehr direkt in Frage stellen. Oder auch hier müsste man vielleicht wieder die Einschränkung machen, mochte man zumindest eine Zeit lang nicht mehr in Frage stellen, denn ich glaube, auch das ändert sich im Augenblick wieder. Gerade wenn man sich die Debatten in der Linkspartei und ihrem Umfeld anschaut, in den letzten Wochen und Monaten, sieht man ja, dass selbst die sogenannte Ein-Staaten-Lösung in Bezug auf den Nahen Osten, und das heißt nichts anderes als die Zerstörung Israels, ja, also wenn jemand in Bezug auf den Nahen Osten von einer Ein-Staaten-Lösung redet, meint er die Zerstörung des Staates Israels, dass selbst die zur Diskussion gestellt werden soll. Ich will Ihnen das nur anhand von einem Beispiel kurz illustrieren. Das Beispiel von Tobias Pflüger, ein ehemaliger Abgeordneter des Europaparlaments und heute im Vorstand der Linkspartei. Tobias Pflüger, der auch auf fast jedem größeren Event der Antiglobalisierungsbewegung in Deutschland spricht oder teilweise auch Anmelder der größeren Demonstrationen in der Vergangenheit gewesen ist, der ließ unlängst im Fachblatt für linken Israel-Hass, also der Tageszeitung Junge Welt, verlauten: Ich bin entschieden gegen Antisemitismus und zwar in aller Ernsthaftigkeit. So fangen diese Erklärungen bekanntlich immer an. Und dann kommt das Aber. Ich bin entschieden gegen Antisemitismus und zwar in aller Ernsthaftigkeit. Wozu ich aber nicht bereit bin, ist, mir bestimmte Positionen zum Nahostkonflikt vorschreiben zu lassen. Obwohl ich der Meinung bin, dass eine Zwei-Staaten-Lösung richtig ist, will ich mir nicht für alle Zeiten verbieten lassen, nach Lage der Dinge auch eine Einstaatenlösung zu unterstützen. Wie gesagt, Einstaatenlösung bedeutet Zerstörung des israelischen Staates. Und natürlich erklärte sich Tobias Pflüger auch gleich noch mit der Hamas-Solidaritätsflotte solidarisch, also jenem Unterfangen, das in deutschen Medien absurderweise immer wieder und auch jetzt aktuell wieder als Gaza-Hilfsflotte tituliert wird. Also dieser Gaza, eben nicht Gaza-Hilfsflotte, sondern Hamas-Solidaritätsflotte, mit der schon letztes Jahr versucht wurde, die dringend notwendige Seeblockade des Gazastreifens mit einer Koalition aus linken Globalisierungskritikern, friedensbewegten Christen, Islamisten und zumindest letztes Jahr türkischen Faschisten zu durchbrechen. Ein Unternehmen, an dem übrigens natürlich auch Attac-Mitglieder beteiligt waren. Aber auch bei jenen, die zumindest im deutschsprachigen Raum mittlerweile oder zumindest in den vergangenen Jahren jeder Erklärung voranstellen, sie würden das Existenzrecht Israels natürlich nicht in Frage stellen, bedeutet das in aller Regel keinen Bruch mit der antisemitischen Palästina-Solidarität, welche die Antiglobalisierungsbewegung eben wirklich international eint. Wäre das nämlich so, müssten sie nämlich ganz schlicht mit dieser Antiglobalisierungsbewegung brechen, die eben zu einem der Hauptprotagonisten genau dieser Solidarität geworden ist. Ich glaube, dass Begriffe und Formulierungen wie verkürzte Kapitalismuskritik, die man vor 15 Jahren oder so vielleicht noch mit einigem Recht verwenden konnte, oder auch Formulierungen wie Anerkennung des Existenzrechts Israels, dass die schon lange zu Codes geworden sind, zu Chiffren, die es allen in der Linken ermöglichen sollen, Lernfähigkeit zu suggerieren, um dann aber genauso weiterzuwerkeln wie früher. Wäre das nämlich anders, würde es nicht um verkürzte Kapitalismuskritik gehen, die, das sagt ja das Wort schon, offensichtlich nur ein wenig verlängert zu werden braucht, damit man irgendwas mit ihr anfangen kann, sondern es würde um grundfalschen, reaktionären, moralischen Antikapitalismus gehen, der eine der gefährlichsten Erscheinungsformen des Kapitalverhältnisses selbst ist. Und es würde nicht im Stile der UNO um die, ach Gott, wie großherzige Anerkennung des von den Shoah-Überlebenden in die Welt gesetzten Staates gehen, sondern es würde natürlich um Solidarität mit Israel gehen, eine Solidarität, die mehr meint als das Bedauern der unschuldigen zivilen Opfer der Selbstmordattentate, was man ja zumindest von den gemäßigteren globalisierungskritischen Gruppierungen durchaus zu hören könnte, sondern es würde um eine Solidarität gehen mit der israelischen Gesellschaft, genauso wie mit dem Staat, also mit der Bevölkerung ebenso wie mit der israelischen Armee. Wofür man sich übrigens um das für die Diskussion gleich vorwegzunehmen, keine Sekunde darüber etwas vormachen muss, dass in Israel einige sehr unsympathische Dinge passieren und dass es bei der Ausübung dieser absolut notwendigen Selbstverteidigung, man könnte fast sagen naheliegenderweise, auch zu fürchterlichen Übergriffen durch die israelischen Sicherheitskräfte kommt. Doch von der erwähnten Solidarität mit dem Staat der Shoah-Überlebenden kann natürlich in der Antiglobalisierungsbewegung überhaupt keine Rede sein. Selbstverständlich ist diese Bewegung heterogen und das wird sehr oft natürlich auch bei solchen Vorlesungen, bei solchen Vorträgen immer als Einwand gegen eine zu pauschalisierende Kritik angeführt. Doch so unterschiedlich die natürlich existierenden, sehr diversen Fraktionen dieser globalisierungskritischen Bewegung auch sein mögen, ich denke, dass sich gerade im Ressentiment gegenüber dem jüdischen Staat das verbindende Element findet. Und so kann es eigentlich auch gar keine Frage sein, ob in dieser Bewegung ein Antisemitismus existiert, der sich auch und gerade im Hass auf Israel äußert, sondern nur in welchem Ausmaß es so etwas gibt. Ich werde versuchen, Ihnen das ein bisschen zu illustrieren, nachdem ich da schon ein bisschen theoretisch angefangen habe. Ich sehe schon mein Versprechen, dass ich das möglichst kurz halte. Weiß ich noch nicht, ob ich das so einhalten kann. In Österreich ist das eigentlich alles recht einfach. Ich lebe hauptsächlich in Wien und deswegen fange ich mal mit Beispielen von dort an. Dort in Wien agiert die Avantgarde des linken Antizionismus in Gestalt einer Gruppierung, die sich antiimperialistische Koordination nennt, die, wenn sie nur in Österreich agieren würde, nicht besonders relevant wäre, die aber durchaus deswegen von Interesse ist, weil sie diesen Namen nicht ganz so unrecht trägt und ein durchaus globales Netzwerk hat und dort mit durchaus nicht zu vernachlässigen, sich selbst als links begreifenden Gruppierungen zusammenarbeitet, die ab und zu ja auch mal durch Deutschland touren. Diese Antiimperialisten wettern in ihren Aufrufen gegen die, wie sie es nennen, großen Hexenmeister, reden, Lustfeinde, die sie offenbar sind, von einem drogenbetäubten Frieden, der nun endgültig vorüber sei und glücklicherweise durch einen, Zitat, instinktiven, ursprünglichen Antikapitalismus ersetzt werde, der sich gegen den, wie Sie weiterschreiben, politisch-kulturellen Amerikanismus, der Europa und Japan erwürgt, richtet. Das ist jetzt nicht die NPD, sondern die AEK. Und die sich dann in einer Mischung aus Heidegger und Friedenspfaffe folgerichtig auch die Frage stellen, wiederum Zitat, wie dem sinnlosen Chaos einen Sinn geben. Da wundert einen das natürlich auch nicht bei so einer Gruppe, dass die nun ganz offen zur Vernichtung und Zerstörung Israels aufrufen, und zwar auch genau mit diesen Formulierungen, ja, also die fordern wörtlich die Vernichtung von Israel und auch Selbstmordattentate öffentlich bejubeln und dass die also natürlich dann auch mit Gruppierungen wie Hamas und Hezbollah, also das nicht nur propagieren, dass man mit solchen Gruppierungen zusammenarbeiten soll, sondern dass sie de facto mit diesen Gruppierungen auch wirklich zusammenarbeiten. Nun haben natürlich nicht alle globalisierungskritischen Gruppen eine derart nazikompatible Diktion drauf wie die AIK, aber allzu groß sind die Unterschiede dann eben doch nicht. Weltweit sind heute Antiglobalisierungsbewegungen in die Kampagne zum Beispiel zum Boykott und zur Sanktionierung Israels involviert. Auf Transparenten und Demonstrationen dieser globalisierungskritischen Bewegung ist regelmäßig vom israelischen Faschismus zu lesen und auf den T-Shirts von Demo-Ordnern beispielsweise Burn Israel, Burn. Die italienischen No Globals, um nur ein Beispiel herauszugreifen, geben sich die größte Mühe, jede auch noch so zugespitzte Kritik an der Antiglobalisierungsbewegung eigentlich als Verharmlosung erscheinen zu lassen. Ich erinnere nur an an ihren mit Intifada, Intifada-Rufen untermalten Fackelzug rund um das ehemalige jüdische Ghetto in Rom. Aber man braucht das keineswegs an irgendwelchen nationalen Besonderheiten, also in dem Fall irgendwie Italien, festzumachen. Auf den Abschlussdemos der diversen Sozialforen marschieren regelmäßig Zehntausende, mitunter ja auch Hunderttausende Demonstranten, unter anderem mit Intifada Inshallah rufen und einem ganzen Meer von palästinensischen Fahnen durch die Städte dieser Welt. Die deutsche Sektion von ATTAC beispielsweise, wie gesagt, das sind einzelne Beispiele, ja, also ich greife dann so ein paar raus, um das so ein bisschen zu illustrieren, damit das nicht nur um Kritik der politischen Ökonomie geht. Die deutsche Sektion von ATTAC beispielsweise arbeitet mit den Trotzkisten von Linksrock zusammen, also eine Gruppierung, die sich mittlerweile als Marx 21 bei der Linkspartei, völlig zu Recht übrigens, bei der Linkspartei häuslich eingerichtet hat und ja auch Bundestagsabgeordnete stellen. Und das ist so eine Gruppierung, die ganz offen, genauso wie die AIK, an der Seite der Dschihadisten von Hamas und Hisbollah stehen. Das ist also, da brauchst du jetzt keine fiese Ideologiekritik, um denen das irgendwie nachzuweisen, dass die ideologisch in deren Nähe kommen, sondern die propagieren das ja selber und nehmen auch gemeinsam an Konferenzen mit solchen Leuten in Kairo zum Beispiel teil oder auch in Beirut. So ist es auch gar kein Wunder, dass, um wieder nur ein Beispiel zu nennen, bei der Attac-Friedenstour in Deutschland, 2003 war die, glaube ich, der italienische Globalisierungskritiker Alfonso De Vito die israelische Politik gegenüber den Palästinensern mit der Räumung des Warschauer Ghettos durch die Deutschen gleichsetzte. Das führte nicht dazu, dass Attac die Veranstaltung abgebrochen hätte. Da könnte man immer noch sagen, ja okay, die haben ihn eingeladen, wussten nicht, was er erzählt, und dann waren sie erschrocken und haben gesagt, so geht das aber nicht. Sondern das führte dazu, dass jene drei Personen, die sich über diese Ungeheuerlichkeit empört haben, unter Hustenbeschimpfungen aus dem Saal geschmissen wurden. Das war also offensichtlich genau das, was dieses Attac-Publikum und auch die Veranstalter hören wollten. Bei all diesen Vorfällen, bei all diesen Beispielen handelt es sich eben nicht um Ausrutscher oder Einzelfälle, sondern in ihnen kommt das Wesen dieser globalisierungskritischen Bewegung zum Ausdruck. Das ist unter anderem in den diversen Abschlussdokumenten der Sozialforen nachzulesen, wo regelmäßig von der Notwendigkeit, wie es dann heißt, zur Solidarität mit dem palästinensischen Volk und seinem Kampf um Selbstbestimmung die Rede ist, um eine vergleichsweise noch harmlose Formulierung herauszugreifen, nicht aber vom Terror und vom Antisemitismus, der ein zentrales Moment eben dieses Kampfes ist. Ein Redner von Attac Stuttgart hat aus diesen Abschlusserklärungen übrigens mal die, man könnte sagen, sehr deutschen Konsequenzen gezogen und erklärte dann gleich die Mitglieder des Zentralrats der Juden in Deutschland zu einer, Zitat, ungeheuerlichen Bedrohung Deutschlands und wollte sie vor ein Kriegsgericht stellen. Vor diesem Hintergrund kann man sagen, das Problem bei den No Globals ist, dass sie bei weitem nicht so isoliert sind wie bekennende Nazis. Wenn die NPD beispielsweise hergeht und Freiheit für Palästina und entsprechendes fordert, und das tut sie bekanntlich, das fordert sie bekanntlich, dann bleibt beim halbpolitischen Angestellten oder bei der humanistisch gesinnten Sozialarbeiterin doch eine gewisse Skepsis. Das sind ja Nazis. Die No Globals aber, die genau das Gleiche postulieren, das sind doch nette junge Leute mit berechtigten Anliegen. Deswegen, und nicht unbedingt wegen den subjektiven Intentionen von irgendwelchen, ich weiß nicht, 17-jährigen Linksruck-Anhängern und Anhängerinnen, auch wenn deren Wünsche jenen der Nazis oft sehr viel ähnlicher sind, als ihnen bewusst zu sein scheint. Deswegen ist diese Antiglobalisierungsbewegung in diesen Punkten durchaus gefährlicher als bekennende Nazis. Und auf globaler Ebene, und damit komme ich zum letzten Punkt, den ich gerne noch ansprechen würde, auf globaler Ebene begeistern sich diese Leute, also linke Globalisierungskritiker und bekennende Nazis, durchaus für ganz ähnliche Leute, nämlich für jene Protagonisten eines Sozialismus des 21. Jahrhunderts, die heute ja die durchaus strömungsübergreifenden Helden der Antiglobalisierungsbewegung darstellen. Bemerkenswert ist dabei erst einmal, dass alle diese Helden des Sozialismus des 21. Jahrhunderts, also von Evo Morales in Bolivien über Daniel Ortega in Nicaragua bis hin als wichtigsten Vertreter Hugo Chavez in Venezuela, dass das alles enge Verbündete von Ahmadinejad und dem iranischen Regime sind. Und das ist zumindest bemerkenswert, ja, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das iranische Regime ist ein Regime, was seit 30 Jahren die iranische Bevölkerung massakriert, 10.000 Oppositionelle ermordet hat, Millionen von Iranern in Exil getrieben hat, Gewerkschaften verbietet, emanzipierte Frauen verfolgt und Säure ins Gesicht schüttet, Homosexuelle öffentlich hinrichtet, Israel mit der Vernichtung droht und offensichtlich kurz davor steht, sich die technologischen Mittel zu besorgen, um seine Vernichtungsdrohung gegenüber Israel auch in die Tat umzusetzen und Konferenzen zur Leugnung des Holocaust organisiert. So, mit dem Regime verbünden sich also die Helden der globalen Linken. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, ja, und sich dann irgendwie die Frage stellen, warum ist das so? Und warum ist das so, dass auch in der deutschsprachigen Linken immer noch Leute rumrennen, die jetzt wahrscheinlich sich nicht als große Fans von Ahmadinejad outen würden, die aber, wenn Hugo Chavez auf Europatour ist, zu Tausenden zu seinen Vorträgen pilgern, ja, und denen da nicht, also zumindest damit konfrontieren oder eben im Prinzip irgendwie vom Podium schmeißen, weil er sich hinstellt und öffentlich erklärt, Ahmadinejad ist mein Bruder, ja? Also der ihn öffentlich als seinem Verbündeten, als seinem, mehr als das, als seinem Bruder bezeichnet. Das geht also durch. Das geht nicht nur durch, sondern das ist offensichtlich das, worauf diese globalisierungskritische Bewegung sich heute irgendwie einigen kann. Ich werde das nicht weiter ausführen mit dem iranischen Regime. Ich bin eingeladen, heute Abend noch einen weiteren Vortrag zu halten, wo es genau um dieses iranische Regime geht. Da muss mir jetzt jemand helfen, wo das ist. Ich glaube, das ist im autonomen Zentrum Conny. Stimmt das? Es wissen wahrscheinlich alle, was gemeint ist. Dort wird es um 20 Uhr. Da werde ich um 20 Uhr genau über dieses Thema Iran reden. Und ansonsten gibt es auch haufenweise Bücher billig zu erwerben über den Iran heute. Ich werde das also nicht weiter ausführen. Aber das ist erstmal bemerkenswert, dass also all diese Protagonisten des Sozialismus des 21. Jahrhunderts dezidierte und enge Verbündete von genau diesen grauenerregenden und menschenverachtenden Regimen sind. Bei Chavez, und den will ich da jetzt nur als einen und wichtigsten heraufgreifen, ist das, denke ich, alles andere als ein Zufall. Denn der ist nun selber natürlich nicht der Präsident eines irgendwie antisemitischen, vernichtungswütigen Regimes, so wie Ahmadinejad im Iran das ist. Aber der Antisemitismus spielt in Venezuela eben doch bis hinauf zum Präsidenten eine nicht zu unterschätzende Rolle. Und dabei geht es keineswegs nur um jene inzwischen wahrscheinlich hinlänglich bekannten, weil das schon auch durch die deutschsprachigen Medien gegangen ist, Äußerung von Chavez, wonach die Welt heute von jenen beherrscht werde, welche die Nachfahren jener seien, die Jesus gekreuzigt haben. Und Sie wissen alle, wer das war. Oder wer es angeblich war, weil in Wirklichkeit waren es so die Römer, aber Sie wissen schon, wer gemeint ist. Ich werde das hier nur in einigen Beispielen illustrieren, worum es dabei Chavez auch noch geht und werde dabei eben auch nochmal zurückkommen auf eine falsche Form von Kapitalismuskritik. Lange Jahre nämlich gehörte der Argentinier Norberto Chiresole zu den wichtigsten Stichwortgebern und Beratern von Chavez. Und dieser Chiresole ist nun nichts anderes als ein ganz offener Antisemit und Holocaustleugner. Nach dem Anschlag beispielsweise auf das jüdische Gemeindezentrum in Buenos Aires, der von der Hisbollah mit Unterstützung des iranischen Regimes begangen wurde, da werde ich heute Abend wahrscheinlich auch noch ein bisschen was drüber erzählen, ein Anschlag, dem 85 Menschen zum Opfer gefallen sind, also es ist einer der blutigsten antisemitischen Anschläge, die nach 45 außer Israels überhaupt stattgefunden haben. Nach diesem Anschlag hat Chiresole verbreitet, die Juden selbst hätten diesen Anschlag durchgeführt. Nach Jahren der intensiven Zusammenarbeit kamen dann sogar Personen aus dem Umkreis von Chavez auf die Idee, dass es sich bei Chiresole doch irgendwie um einen ziemlich üblen Gesellen handelt. Der venezolanische Vizekanzler Isaias Rodríguez nannte sein Gesellschaftsmodell durchaus treffend irgendwann dann ein neofaschistisches Konzept. Und mittlerweile wurde Chiresole auch des Landes verwiesen, allerdings nicht wegen seiner aufgrund seines wüsten Antisemitismus. Zudem gibt es von Chavez, der sich jahrelang von diesem Mann hat beraten lassen, keine einzige kritische Äußerung. Eine andere Bezugsperson von Chavez ist ein Deutscher, Heinz Dieterich, der mit seinem Buch eben Der Sozialismus des 21. Jahrhunderts einen kleinen alternativen Bestseller gelandet hat, der eben gerade in der globalisierungskritischen Bewegung ausgesprochen en vogue ist. Und dieser Dietrich, auf den sich Chavez explizit bezieht, ist ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn man eben keinen Begriff vom Kapital im Sinne der marxischen Kritik der politischen Ökonomie entwickelt. Man landet fast zwangsläufig dabei, die unbegriffenen, abstrakten Elemente der Ökonomie genau in der Sprache der Antisemiten beschreiben zu müssen. In Dieterichs sogenannter Äquivalenzökonomie, die viel eher in der Tradition von jemandem wie Pierre-Joseph Proudhon steht als von Karl Marx, in Dieterichs Äquivalenzökonomie klingt das dann beispielsweise so: Der Weltmarkt sei, Zitat, mit den alttestamentarischen Attributen des Gottes Jahwe ausstaffiert, seiner unbegrenzten sadistischen Brutalität, Gegenwärtigkeit und Allmächtigkeit. Das Stephen Roth-Institut von der Tel Aviv University hat die antisemitischen Vorfälle in Venezuela in seinen Länderberichten akribisch aufgelistet und verweist beispielsweise darauf, dass während einer Anti-Irak-Kriegsdemonstration Demonstranten die Teferet-Israel-Synagoge in Caracas schlicht und einfach verwüstet haben. Aber solche direkten antisemitischen Übergriffe sind in Venezuela doch nicht auf der Tagesordnung. Viel wichtiger ist mir in dem Zusammenhang etwas anderes, vor allem wenn es um diesen globalen, gerade auch linken Hass auf Israel geht. Der Außenminister, der venezolanische Außenminister Maduro, nahm 2006 an der dritten internationalen Solidaritätskonferenz für das palästinensische Volk teil, und zwar im Iran, also auf Einladung des iranischen Regimes. Chavez unterstützt das iranische Nuklearprogramm und er postulierte während des Libanonkrieges, Zitat Chavez, Israel verübt an den Libanesen dieselben Handlungen, wie sie Hitler an den Juden verübt hat. Zitat Ende. Es soll nicht verschwiegen werden, dass sich Chavez, zumindest laut Jerusalem Post, von Ahmadinejads Vernichtungsdrohungen gegenüber Israel distanziert hat. Das heißt aber erstens, ja, wenn er sich von denen distanziert, dass er sehr genau weiß, mit wem er sich da einlässt und wessen Atom. Und zweitens fragt man sich eigentlich, warum Israel nicht zerstört werden sollte, wenn es, und das behauptet Chavez ja, wenn es einen zweiten Holocaust begeht. Ja, also es ist eine, sagen wir mal, inkonsistente Argumentation. Ein weiteres Beispiel, ich komme dann auch wirklich gleich zu Ende, ich kürze das ab und lasse ein paar Beispiele da jetzt auch einfach mal weg. Chavez attackiert auch regelmäßig die Oppositionsführer in Venezuela, zum Beispiel mit Worten wie, lass dich nicht von diesen herumziehenden Juden vergiften. Und kurz danach erklärte im Staatsfernsehen hinsichtlich der oppositionellen Kräfte, es gäbe einige Dirigencillos, also kleine Führer oder Führerchen, die in Wirklichkeit niemanden führen würden, jeden stärker isoliert wären und herumirren würden, wie der, Zitat Chavez, herumziehende Jude. Dem Vizepräsidenten Vicente Rangel dürfte sowas zumindest peinlich gewesen sein. Der hat am nächsten Tag dann den Präsidenten der Konföderation der israelitischen Assoziation in Venezuela angerufen und sich so ein bisschen entschuldigt für seinen Präsidenten, der halt immer so ein bisschen ungestüm sei und mal über die Stränge schlägt. Aber auch dieser Rangel, also dem das, also gerade so als der auch außenpolitische Aufgaben hat, der wusste wahrscheinlich, das kommt vielleicht in der Weltöffentlichkeit nicht so gut an, obwohl ich da skeptisch wäre, weil eigentlich kriegt man keine sonderlichen Probleme, wenn sowas von sich gibt auf der Weltbühne, leider. Das Entscheidende ist aber, dass das auch jemanden wie Rangel überhaupt nicht davon abhält, mit den palästinensischen Judenmördern ganz offen zu kollaborieren. Im Februar 2006 kündigte er einen Besuch von Hamas-Vertretern in Caracas an und auf die Frage eines Journalisten, ob die venezolanische Regierung denn wirklich die Hamas empfangen werde, also eine Organisation, die in ihrem Parteiprogramm bis heute nicht nur zur Zerstörung Israels aufruft, sondern auch ganz offen zum Judenmord aufruft, und zwar in der ganzen Welt, gefragt, ob sie die dann wirklich ernsthaft empfangen wollen, antwortete er, natürlich werden wir, wo liegt das Problem, wenn sie kommen, dann freuen wir uns. Das alles also nur zu kurz zur Illustration, was ich versucht habe, eingangs so sehr schlagworteartig und in der gegebenen Kürze theoretisch anzureißen. Zusammenfassend und abschließend lässt sich also sagen, dass mit ihrer grundfalschen Nörgelei gegen den Kapitalismus, dass mit ihrem Hass auf Israel und mit ihrer Kollaboration, mit ihrer mittlerweile sehr offenen Kollaboration mit islamischen Dschihadisten, die Antiglobalisierungsbewegung das Gegenteil, das vollkommene Gegenteil von Aufklärung und Kritik betreibt. Ihre zwar mitunter hysterischen, aber in der Regel ja merkwürdigen, auffällig leidenschaftslosen Pseudoaktivitäten, die führen immer tiefer in jenes geistige und moralische Elend hinein, das sie doch vorgeben zu bekämpfen. Sie leistet also, um auf den Untertitel meines Vortrags abschließend zurückzukommen, sie leistet also keinerlei Beitrag zur allgemeinen menschlichen Emanzipation, sondern sie steht zu einem Projekt schlicht und einfach im Wege. Und damit bin ich am Ende und danke ganz herzlich für die geduldige Aufmerksamkeit. Ja, so weit von meiner Seite. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es vermutlich die ein oder andere Nachfrage gibt, aber sicher auch den ein oder anderen Einwand. Und wie gesagt, wir sind ja dafür hier, dass wir das gemeinsam reflektieren und diskutieren. Und wir haben ungefähr noch eine halbe Stunde, glaube ich, um genau das zu tun. Stimmt das mit der Zeit? Oder 20 Minuten. Also dann müsst ihr mindestens so schnell reden wie ich, dann bekommen wir das in 20 Minuten hin. Bitte. Ja, bitte laut und deutlich, da wird schon ein bisschen also, schwerer. Ich würde mal gerne nachfragen, wie Sie denn darauf kommen, dass die Globalisierungskritik erstmal eine Bewegung ist, zu der Sie ja auch Herr Helmut Schmidt und Norbert Höhn ranzitieren, und dann großflächig nur von Attac vertreten wird, einstellen. Also ich find das nicht plausibel. Und Sie finden es deswegen nicht plausibel, weil Sie finden, die Beispiele sind falsch gewählt, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ich finde bloß einfach, dass Sie da sehr plakative Beispiele nehmen, um dann sozusagen diese These durchzuziehen. Wenn die Beispiele plakativ sind, dann sind sie gut gewählt, würde ich behaupten. Aber Sie haben ja wahrscheinlich gehört, dass ich mehrfach betont habe, dass das Beispiele sind, dass ich da einzelne rausgreife. Und ich habe mehrfach gesagt, dass all das, was sich unter Globalisierungskritik irgendwie zusammenfasst, sei es das, was ich als linksradikale, antiglobalisierungskritische, natürlich Bewegung, das ist eine Formulierung, die von diesen Leuten ja selber kommt, begreift, als auch das, was weit darüber hinausgeht, nämlich die, wie ich es genannt habe, reformistischen Flüge der Antiglobalisierungsbewegung, die maßgeblich durch eine Organisation wie ATTAC vertreten werden, das würden Sie mir wahrscheinlich recht geben, dass die so die maßgeblichen Vertreter davon sind, als auch Leute, die ganz ähnliche Dinge von sich geben, aber sich selber wahrscheinlich gar nicht als links bezeichnen würden, nämlich Leute wie Norbert Blüm, ja, die die maßgeblichen Forderungen von ATTAC unterstützen, ich weiß nicht, ob der nicht sogar ATTAC-Mitglied ist, und die übrigens gleichzeitig auch den Hass auf Israel teilen. Norbert Blüm spricht von einem Vernichtungskrieg, den die Israelis gegenüber den Palästinensern betreiben würden. Das ist also eine sehr heterogene Angelegenheit, ist, mit der wir dort zu tun haben, weil diese Leute ja in vielen Punkten ganz unterschiedliche politische Projekte verfolgen, einen unterschiedlichen politischen Hintergrund haben. Was ich aber versucht habe, und das ist eine gängige Herangehensweise, dass man ausgehend von ein paar hoffentlich gut gewählten und dementsprechend plakativen, das heißt ausdrucksvollen Beispielen, versucht, etwas über das Wesen des Gegenstandes auszusagen, über den ich hier rede. Und deswegen habe ich betont, dass ich glaube, dass diese Beispiele, die ich hier bringe, eben keine Einzelfälle sind von irgendetwas, die man fieserweise herausklaubt und sagt, guck mal, der und der hat das gesagt. In Wirklichkeit weiß ich, das ist zwar überhaupt nicht repräsentativ, aber davon schließe ich jetzt mal auf die ganze Bewegung. Genau, dann könnte man sagen, ja, das ist illegitim. Wenn das so wäre, dann müsste mir jetzt aber jemand erklären, warum dann in den Abschlussdeklarationen der Weltsozialforen, ja, wo also Zehntausende bis Hunderttausende Menschen aus genau dieser Bewegung zusammenkommen, genau die Sachen drinstehen, die ich hier kritisiere. Da müsste mir jemand erklären, warum in allen maßgeblichen Bestsellern, und zwar sowohl von der gemäßigten reformistischen Antiglobalisierungsbewegung, als auch der sich als radikal begreifenden, in Wirklichkeit ist sie eher radikal, linksradikalen Fraktionen dieser Antiglobalisierungsbewegung, es wesentlich immer auf genau das Gleiche hinausläuft. Und dieser, wie ich auch mehrfach gesagt habe, das ist meine These, dieser Hass auf Israel, ja, dieses Ressentiment gegenüber dem jüdischen Staat, bei aller Unterschiedlichkeit dieser unterschiedlichen Fraktionen, die natürlich existieren, genau das verbindende Element ist. Wenn das nicht so wäre, ja, dann würde auf diesen Abschlussdemonstrationen eben kein Meer aus palästinensischen Fahnen aufmarschieren, sondern da würde mal ein vereinzelter Antizynist mit so einer Palifahne auftauchen und wahrscheinlich würden ihn auch ein paar Leute auch ansprechen und sagen, was meinst du damit eigentlich? Ja, wofür steht eigentlich dieser palästinensische Nationalismus, für den du da eintrittst? Und sie wissen selber ganz genau, dass das nicht die Realität ist, sondern es ist genauso, wie ich das beispielhaft versucht habe darzustellen. Und deswegen halte ich das natürlich für legitim, zu sagen, es geht hier, das, was ich hier beschrieben habe, ist das Wesen. Das ist die Geschäftsgrundlage der globalisierungskritischen Bewegung, ob in ihrer radikalen oder in ihrer reformistischen Ausprägung. Ja. Ja, ich habe jetzt auch mehrere Fragen eigentlich, deswegen versuche ich erstmal irgendwo anzusetzen, und zwar bei den theoretischen Grundlagen so ein bisschen. Also da gab es einmal sozusagen den Arbeitsfanatismus, aber auch Arbeitsfetischismus. Luxus für alle, wo ich ein paar Fragen zu habe. Erstmal bei dem Luxus für alle vielleicht, was ist denn eigentlich überhaupt Luxus? Und wie lässt sich Luxus für alle eigentlich umsetzen, wenn ich zum Beispiel an ökologische Grenzen oder so weiter denke? Und wie wird der Luxus überhaupt generiert, wenn man jetzt die These vertritt, dass sozusagen Wert jetzt nicht durch Arbeit geschaffen wird? Das wurde ja, glaube ich, auch kritisiert teilweise. Also sozusagen, wie entsteht sozusagen überhaupt Wert und wie entsteht Luxus? Puh. Ich notiere das mal und werde darauf zurückkommen. Ich würde aber fast vorschlagen, dass ich zumindest noch mal in die Runde frage, ob es noch ganz viele andere Wortmeldungen gibt. Dann kann ich länger überlegen, was ich dazu sage. Ja. Aber falls ich nicht darauf zurückkomme, erinnern Sie mich einfach noch mal dran. Ja? Es ist ein bisschen verwandt, aber nicht ganz so theoretisch. Gut. Wie ist denn diese Vorstellung, Sie haben ja dann sozusagen dieses Produkt oder so einen Wohlstand war, ist mir eigentlich egal. Also dieses andere gesellschaftliche Konzept oder auch Ziel, wie sie das denn erreichen wollen, weil sie haben ja diesen Attack jetzt abgelehnt, also sagen ja aber trotzdem, dass diese Wettbewerbe sozusagen unterscheidet wird. Man verändern muss sozusagen, das ist ein nicht haltbares Bestand, das würde auch mich gerade interessieren, wie konkret würden Sie das dann erreichen wollen oder Schritte? Jetzt ist das viel leichter, auch zum ersten gleich was zu sagen vor dem Hintergrund. Es ist einerseits sehr konkret und andererseits natürlich nicht. Es ist deswegen sehr konkret, weil ich, also um es noch allgemeiner zu sagen, ich orientiere mich dabei an dem Kritikmodell der kritischen Theorie. Und die hat zu Recht gesagt, ein sinngemäßes Zitat von Adorno, das Falsche das Falsche bestimmt negiert, ist bereits Index des Richtigen und des Besseren. Und viel mehr kann man eigentlich auch nicht machen. Es ist also eine Zurückweisung dessen, dass man sich hinsetzt und sagt, ich habe jetzt eine ausgepinselte Utopie, ich weiß ganz genau, wie eine Gesellschaft aussehen würde, die jenseits von dem, was ich hier Verwertungszwang des Kapitals und Herrschaftsimperativ des Staates genannt habe, also eine, wie immer man das nennen möchte, wenn Sie den Vortrag von Gerhard Scheidt gehört haben, der hat ja auch mehrere Begriffe dafür gewählt, wie den klassischen von Marx, die freie Assoziation freier Individuen, die Staaten- und klassenlose Weltgesellschaft, oder diese Begriffe, wie mit Adorno versucht wird, das irgendwie zu fassen, die Versöhnung von Allgemeinem und Besonderen, Vielfalt ohne Zwang zur Gleichheit, was weiß ich, wie diese Formulierungen gehen. Also es gibt Möglichkeiten zu versuchen, eine recht allgemeine Formulierung davon zu haben, worauf man eigentlich hinaus möchte. Aber das Entscheidende von einer materialistischen Gesellschaftskritik, und auf der basiert natürlich alles, was ich Ihnen hier versuche heute zu präsentieren, das Entscheidende daran ist die Kritik, die sich weigert, und aus Gründen, zu denen ich gleich dann noch was sagen werde, die sich weigert, irgendeine ausgepinselte Vorstellung von befreiter Gesellschaft, von Gesellschaft jenseits von Kapitalverwertung und von Staatlichkeit darzustellen. Wenn man mit diesen ausgepinselten Utopien hausieren geht, erstens kennen Sie wahrscheinlich so Diskussionen, wenn man irgendwie in Grundzügen mal sagen würde, ja, wie eine Gesellschaft, die, und so allgemein habe ich das ja selber auch schon im Vortrag formuliert, die eben sich nicht nach den Verwertungsimperativen des Kapitals, sondern, das ist eine der wenigen positiven Formulierungen, die man da geben kann, an den Bedürfnissen von Menschen einfach orientieren würde. Ja? Also das Bedürfnis von Menschen nach gewissen Gebrauchsgütern als obersten Zweck der Produktion setzt, ist ja das völlige Gegenteil von dem, was heute passiert. Da ist dieses Bedürfnis nur eine notwendige Voraussetzung. Der eigentliche Zweck ist aber die Verwertung des Kapitals, dass irgendwas produziert wird. Ja? Also es wird kein einziges Auto produziert, weil man ein Auto braucht, und es wird eben auch kein einziger Schweinsschinken produziert, weil jemand Hunger hat oder Lust auf diesen Schweinsschinken, sondern das ist nur eine Voraussetzung, dass das Zeug auch irgendwie abgesetzt werden kann, was es oft ja auch nicht werden kann, obwohl Leute das gut gebrauchen könnten. Ja? Also so ist das heute eingerichtet, und dagegen sagt man, nein, jede Form von, wenn es dann überhaupt noch Ökonomie heißen würde, jede Form von Ökonomie soll sich ausschließlich an den Bedürfnissen von Menschen orientieren. Ja? Der Mensch soll das Oberste sein, worum es eigentlich geht. Das ist ein kompletter, radikaler Gegenentwurf zu dem, so wie das heute existiert. Warum soll man das jetzt nicht weiter ausmalen? Ja? Das wäre autoritär. Der Traditionsmarxismus, die dogmatischen kommunistischen Parteien, also die bolschewisierten und erst recht nachher die stalinisierten Parteien, die wussten aber ganz genau, wie es nachher auszuschauen hat. Und jeder, der sich nicht dran hält, kommt ins Gulag. Die Idee ist, ich versuche es noch kurz weiterzuentwickeln, die Idee ist, dass wie das tatsächlich aussehen würde, ein menschliches Zusammenleben, was sich jenseits von den Herrschaftsimperativen des Staates und den Verwertungsimperativen des Kapitals organisiert, können eigentlich erst jene Leute bestimmen und in einem groß angelegten Palaver sozusagen, was gesellschaftlich organisiert werden muss, die sich überhaupt jenseits der heute aber für uns alle nach wie vor bestehenden Verwertungsimperativen des Kapitals und Herrschaftsimperativen des Staates Gedanken machen können. Und deswegen kann auch ich und will auch ich Ihnen da nicht mehr anbieten als genau diese Formulierung. Es geht darum, das Bestehende sehr bestimmt zu kritisieren und zu negieren. Und wenn man das gut hinbekommt, dann ist in dieser Kritik, in der Negation, wie Adorno das genannt hat, der Index des Richtigen des Anderen bereits angelegt. Ja? Das ist genau den Gang, den ich auch mache in meinem, weil jetzt muss ich auf Bücher verweisen, weil wir ja gleich Schluss haben, Fetisch und Freiheit. Ja? Da geht es im Untertitel um die Emanzipation von Staat und Kapital. Ja? Und da gibt es auch ein Schlusskapitel, das heißt kommunistische Emanzipation, wo es zumindest in Grundzügen darum geht, was das eigentlich heißen würde. Und trotzdem finden Sie da ganz bewusst irgendwie keine großartige Utopie aufgemalt, wie das aussehen könnte. Und das steht in der guten Tradition von Marx. Bekanntlich heißt das Hauptwerk von Karl Marx nicht der Kommunismus, sondern das Kapital. Und im Untertitel daneben zur Kritik der politischen Ökonomie. Es wird nämlich das kritisiert, was besteht, weil man weiß, dass das Bestehende unglaubliche Verheerungen, unglaubliches Elend und Leid über die Menschen bringt. Wenn man das abschaffen will, muss man sich daran Gedanken machen, wie kann man das gut bestimmen und kritisieren. Also passt nicht ganz. Also Marx fordert ja ganz konkret eine Organisation. Das Proletariat. Nein, das ist natürlich nicht das Hauptwerk von Karl Marx, das Manifest der Kommunistischen Partei, sondern das ist ein in vielen Punkten längst überholtes Frühwerk von Karl Marx, was er zu einer Zeit geschrieben hat, wo er selber noch nicht jene entfaltete Begrifflichkeit aus der Kritik der politischen Ökonomie entwickelt hatte. Und deswegen steht da auch ziemlich viel Quatsch drin in dem Manifest der Kommunistischen Partei. Und deswegen ist das auch der Grund, warum diese ganzen Traditionsmarxisten vom Kapital über nichts wissen wollen, aber einen Lesekreis nach dem anderen über dieses nicht besonders gute Manifest der Kommunistischen Partei machen. Ja? Das ist ein großes Problem. Weil dort heißt es zum Beispiel noch, also dieses Manifest der Kommunistischen Partei ist geradezu ein Gegenentwurf zu der später entfalteten Kritik des Mystizismus und Fetischismus im Kapitalismus. Im Manifest der Kommunistischen Partei heißt es noch sinngemäß, dass die Menschen gezwungen werden, die Welt mit nüchternen Augen anzuschauen. Ja? Durch die Auflösung alles Feudalen, Religiösen und sowas. Ja? Davon ist in der Kritik der politischen Ökonomie überhaupt keine Rede mehr, sondern da wird gezeigt, wie diese Gesellschaft der Kapitalverwertung aus sich selber heraus eine Selbstmystifizierung produziert und die Menschen also überhaupt nicht mit nüchternen Augen auf den gesellschaftlichen Zusammenhang blicken, sondern mit vom Warengeld- und Kapitalfetisch zumindest, sagen wir mal, geblendeten Augen, wenn man das so formulieren kann. Und das ist eine ganz unterschiedliche Konzeption, die dort formuliert wird beim sehr jungen und noch sehr arbeiterbewegungs- und fast parteifetischistischen Karl Marx und dem späteren Karl Marx von der Kritik der politischen Ökonomie. Das ist da aber Quatsch. So. Der hat ja auch genauso daran gearbeitet, eine sozialdemokratische Organisation aufzubauen. Also nein, Karl Marx hat die Sozialdemokratie gehasst und dementsprechend auch kritisiert. Lesen Sie die Kritik? Ja. Ja, und das hat was damit zu tun, dass wir heute im Jahr 2011 leben und nicht mehr im 19. Jahrhundert und dass dazwischen, um das jetzt abzukürzen, der Abgrund von Auschwitz liegt. Ja? Man kann, was hat das damit zu tun? Man, es geht ja schon mal ganz konkret die Frage, sind Sie der Meinung, dass es eine politische Organisation benötigt, ja oder nein? Für was? Um diese konkrete gesellschaftliche radikale Veränderung nach dem Bedürfnis der Menschen zu erreichen. Es braucht einen, um es in den Worten von meinem Kollegen Joachim Bruhn sinngemäß zu formulieren, es braucht einen kollektiven Kritiker, der sich zu einer Art Antisouverän assoziiert, zum Zwecke die Emanzipation zu verwirklichen und sich genau in dem Augenblick auch sofort aufzulösen. Ja? Das ist was vollkommen anderes als irgendeine komische Avantgarde-Partei. Ja? Die Formpartei muss genauso kritisiert werden wie die Formstaat. Das sind Sachen, die, ja, also die sowohl die Sozialdemokratie als auch die Bolschewisten nun dermaßen eindrücklich unter Beweis gestellt haben, dass aus diesen Formen von Organisation alles andere, aber keine Befreiung herauskommt. Dass alles andere herauskommt, aber eben nicht eine Emanzipation von Staatlichkeit. Ja? Die politische Formpartei und diese politische Organisationen, die Sie da vielleicht im Kopf haben, entsprechen in gewisser Weise genau dieser Formstaat im Politischen. Und wenn man die Formstaat überwinden will, kann man sich nicht selber in Formen bewegen, die genau dem adäquat sind. Da muss man versuchen, etwas anderes zu entwickeln. Man muss zum Beispiel sowas wie hier machen. Ja? Man muss im kompletten globalen und vollendeten Verblendungszusammenhang sowas wie kollektive Selbstreflexion inszenieren. Das ist aber was anderes, als zu sagen, jetzt gehört man eine politische Partei. Also muss man sich erstmal darüber unterhalten, was will man eigentlich? Und erst wenn man sich darüber klar ist, was will man eigentlich machen, was will man eigentlich erreichen, kann man darüber reden, ja, braucht man dafür jetzt eine politische Partei oder eine politische Organisation oder braucht es dafür vielleicht was ganz anderes? Und deswegen müsste man sich darüber unterhalten. Und wenn ich habe ja gesagt, ich soll was über den Luxus für alle sagen, das ist natürlich wie jeder gute Begriff ein polemischer Begriff, ja, der sich genau gegen diese Konsumsverzichtsideologien richtet, die mit so ähnlichen Sachen ankommen, wie Sie das jetzt auch gemacht haben. Ja, gibt es nicht sowas wie eine ökologische Grenze? Also ich würde nicht sagen, dass Adorno in der Dialektik der Aufklärung sagt, es gibt eine ökologische Grenze und deswegen darf man nicht Luxus für alle fordern. Das geht meiner Meinung nach in eine vollkommen andere Richtung. Außerdem, eigentlich ist es übrigens ziemlich wurscht, was bei Marx und bei Adorno steht. Ja, reden wir doch darüber, was ich gesagt habe. Ich zitiere die auch immer nur dann, wenn die meine Argumentation unterstützen. Ansonsten gäbe es ja keinen Grund, hier zu zitieren. Das mit den ökologischen Grenzen, das behagt mir nicht so wirklich, weil da muss man zumindest nachfragen, was damit gemeint ist. Selbstverständlich ist es so, dass dieser Stoffwechselprozess mit der Natur, wie er unter den Bedingungen des Kapitalverhältnisses organisiert ist, nicht nur unglaubliche Verheerungen und Leid irgendwie für die Menschen mitbringt, sondern auch etwas anderes macht, was unter anderem dieses Leid produziert, nämlich sowas wie sogenannte natürliche, die sind in Wirklichkeit natürlich eigentlich mehr natürlich, Lebensgrundlagen, ja, also ökologische Sachen zerstört. Ja. Das wäre jetzt überhaupt kein Problem, wenn da ein paar Bäume draufgehen und meinetwegen ein paar tausend Tierarten aussterben. Ja, da könnte man Schulterzucken und sagen, ja, so ist das halt, das macht ja eigentlich nichts. Ja, wer interessiert sich für irgendwelche Luche in Afrika oder irgendwelche Baumarten irgendwo anders? Das ist deswegen ein Problem, weil das massiv die Lebensgrundlage von Menschen, von menschlichen Wesen affiziert. Ja, wenn sie das nicht täte, dann könnte man ja aber so weitermachen. Dann würde man sagen, ja, super. Also natürlich geht es darum, dass die Menschen sich der Natur untertan machen, ja, und sie dafür benutzen, dass sie ein möglichst gutes Leben im großen Luxus und zwar für alle haben. So, ja. Jetzt weiß man aber, okay, dieser Stoffwechselprozess mit der Natur ist eine komplizierte Sache und da muss man halt schauen, dass man irgendwie Produktionsverhältnisse schafft, wo das berücksichtigt wird. Ja, also wo man allein schon keine Arbeitsbedingungen hat, die irgendwie der Natur massiv schaden, weil die in der Regel natürlich auch immer den Menschen schaden. Ja. Wo viele Schadstoffe anfallen, gehen halt nicht nur die Bäume kaputt, wo man sagen könnte, oh mein Gott, gehen halt die Bäume kaputt. Erstens brauchen die Menschen die Bäume und zweitens trifft das halt immer auch unmittelbar die Menschen, wenn irgendwie hohe Schadstoffkonzentrationen da sind. Okay. Aber mein Problem ist, dass ich da immer so ein bisschen wittere, dass man dann doch irgendwie wieder den Luxus nicht so wirklich haben möchte, weil man ihn selber nicht so mag. Was das konkret ist, das ist sehr schwer zu definieren, wie man überhaupt sich hüten sollte, allzu viele Sachen zu definieren. Das ist wahrscheinlich für unterschiedliche Leute ganz was anderes. Also ich kenne Leute, die würden sagen, ja, für sie würden sagen, das heißt Revox-Stereoanlagen für alle. Ne, das ist für sie halt Luxus. Und andere Leute sagen, brauche ich nicht, ich stehe lieber auf, weiß nicht, irgendwas anderes. Das ist nicht meine Aufgabe, sowas zu formulieren. Weil das würde ja bedeuten, dass man bereits sowas wie richtige und falsche Bedürfnisse bei Menschen anfängt einzuteilen. Da würde ich mich strikt gegen verweigern. Also sowas gibt es nicht. Ja? Das sollte man, also wenn es um diesen Konsum geht, ja, das sollte man wirklich so komischen Ökos überlassen, die halt Leuten Konsumvorschriften machen wollen. Da bin ich strikt dagegen. Ja, also das ist genau das, was ich nicht haben möchte, weil das letzten Endes auch in einem sehr moralischen Tugendterror endet, der vor allem auch sehr ungesellschaftlich in der Regel ist. Weil das heißt dann immer, man soll ständig irgendwie bei sich selber anfangen, sein Konsumverhalten zu ändern. Dann würde die Welt schon besser werden. Und das halte ich nicht nur für tugendterroristisch, sondern schlicht und einfach für falsch und ungesellschaftlich und unhistorisch, weil so läuft das nicht mit gesellschaftlichen Veränderungen. Dafür braucht man tatsächlich was anderes. Ich sehe, dass Sie sich gerade noch melden. Ich frage nur vorher in die Runde, ob es vielleicht von irgendjemand anderen auch noch Nachfragen und Einwände vielleicht auch zum zweiten Teil des Vortrags gibt, der erfahrungsgemäß auf sehr viel Widerspruch stößt. Ja. kann ich nur sagen, vielen Dank für die Ergänzung, weil ja, es gibt haufenweise Elemente des Antisemitismus, die ich hier ausgespart habe. Und ich habe, wie ich da Adorno Horkheimer zitiert habe, mit diesem die Verantwortlichkeit der Zirkulation für die gesellschaftliche Ausbeutung ist gesellschaftlich notwendiger Schein, betont, dass das ein wichtiges Element in der Kritik des Antisemitismus ist. Sie haben völlig recht. Also ich würde mich da doch eher nur auf Thomas Haude beziehen und nicht unbedingt auf Klaus Holz, aber diese bestimmte Fixierung auf den Nationalstaat, wie sie natürlich in gewissen Richtungen der Antiglobalisierungsbewegung aufscheinen und auch ein wirklich falsches Verständnis von Staatlichkeit als solcher, was mit einer Erklärung wieder dafür sein könnte, warum man gerade eine Staatlichkeit so hasst, nämlich die jüdische, also den Zionismus, das ist ein wichtiger Aspekt, den man da noch zusätzlich erwähnen sollte und könnte, wenn man mehr Zeit hätte. Wenn es sonst keinen mehr gibt, der Kollege wollte, glaube ich, noch mal, und wir haben noch 5 Minuten, oder? Ja. Könnt ihr alle gehen, wenn ihr wollt. Nee, die müssen halt noch Bücher kaufen. Ja, nur noch mal zu ökologischen Grenzen, weil ich da, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden wurde. Also wenn man ökologische Grenzen anerkennt, das heißt ja nicht gleich, dass man dann den Menschen irgendwelche Konsumvorschriften machen möchte, sozusagen. Aber ich denke schon, dass man sich im Klaren sein sollte, wenn man jetzt fordert, Luxus für alle, gerade wenn man den Anspruch hat, dass man eine möglichst scharfe Kritik eigentlich fordern möchte an der politischen Ökonomie, dass man sich dann schon über solche Begriffe im Klaren sein sollte, was man damit meint. Denn sonst löst man dann vielleicht irgendwie das Problem der Ökonomie, aber denkt es auch halt eben ohne den ökologischen Preis zum Beispiel. Nein, das ist, also da, man könnte jetzt eine eigene Vorlesung über den Begriff des Gebrauchswerts machen, der in der Kritik der politischen Ökonomie eine wichtige Rolle spielt und mit dem auch viel Stinkhüter getrieben wurde, aber ohne dass ich das jetzt lang ausführen kann und ohne dass ich die Problematik auch von so einer Gebrauchswertfixierung in der Kritik irgendwie formulieren kann. Es geht um eine Gebrauchswertskritik, es geht auch darum, darzustellen, wie das Kapitalverhältnis auch zum Beispiel Konsumgüter, unter anderem aufgrund von gewissen ökologischen Aspekten, kaputt macht. Ich habe letztens den Briefwechsel von Guy Debord, französischer Situationist, gelesen und da steht teilweise sehr schlimme und fürchterliche Sachen drin. Aber eins hat mir da sehr gut gefallen. Der findet in den 80er Jahren die neu aufkommenden Biobauern und ökologische Landwirtschaft sehr gut. Ja? Aber eben nicht auf irgendeinem verzichtsneurotischen Vegetarismus oder gar Veganismus heraus, sondern aus Gründen der Gebrauchswertskritik. Er sagt, diese Ökobauern sind hervorragend, weil bei ihnen Schaf, Schwein und Kalb von ausgezeichneter Qualität sind, wie der erste Bissen beweist. Ja? Und das ist natürlich richtig. Ja? Damit zeigt er auf, dass gewisse Formen der industrialisierten Landwirtschaft, die vom Kapitalverhältnis so durchgesetzt wurden, schlicht und einfach den Gebrauchswert des Fleisches ruiniert. Und das ist natürlich ein Skandal. Ja? Das geht überhaupt nicht. Ja? Und da muss man was gegen machen. Und so könnte man das auch in Bezug auf viele andere Sachen sagen. Wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, ja, für mich würde Luxus bedeuten, dass in Großstädten kein einziges Auto fährt. Ja? Ich bin so ein verkappter Öko in Wirklichkeit, auch wenn das vielleicht nicht so klingt. Man muss sich dann halt gesellschaftlich darüber unterhalten, ob die meisten anderen Leute das auch so sehen. Aber ja, ich würde das genau so sehen. Ich glaube, dass auch viele Formen der Mobilität, wie sie ja nicht einfach so entstanden sind, sondern wie sie unter dem Diktat des Kapitalverhältnisses entstanden sind, ausgesprochen schlechte Lebensbedingungen für Menschen heute produzieren. Ja, und da kann man was gegen machen, aber man kann eben nur dann was dagegen machen, also entscheidend dagegen machen, wenn man da wirklich das Kapitalverhältnis in Frage stellt, was mit einer gewissen Notwendigkeit genau zu diesen Ergebnissen führt, die wir heute haben.